Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir senden heute die Hörspieladaption eines antiken Stückes, das als das älteste der Welt gilt, Die Perser von Aischylos. Der Dichter Aischylos erzählt von der vernichtenden Niederlage der Perser in der Schlacht bei Salamis 480 Jahre vor Christus, an der er selbst natürlich auf griechischer Seite teilgenommen hatte. Dass das Stück bis heute so aufregend ist, liegt an der besonderen Perspektive, die Geschichte aus der Sicht des geschlagenen Gegners zu erzählen. Nur kurz die historischen Fakten. In einer der schrecklichsten Schlachten der uns bekannten Menschheitsgeschichte vor mehr als 2000 Jahren vernichteten die zahlenmäßig unterlegenen Griechen bei Salamis das vorher nie besiegte Heer der Perser, die unter Darius ein Weltreich aufgebaut hatten. Sein Sohn Xerxes, von seinem anfänglichen Kriegsglück verblendet, verlor an einem einzigen Tag seine ganze Flotte, mehr als 200 Schiffe, und das gesamte Heer. Nur wenige, darunter auch der Heerführer Xerxes, überlebten das Massaker. Die Produktion des Bayerischen Rundfunks entstand kurz nach der Aufführung der Perser in den Münchner Kammerspielen, die das Stück in der Inszenierung von Johann Simons als Theateraufführung und zusammen mit Katja Langenbach parallel als Hörspiel konzipierten. Für die Aufführung verließen die Kammerspiele den Theaterraum und entschieden sich für eine ehemalige Kaserne als Schauplatz, heute Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus Krisengebieten. Viele von ihnen sprechen im antiken Chor mit, der die Bedrängnis und das Leid der Besiegten beklagt. Die Perser von Aischylos. Aus dem Griechischen von Durs Grünbein. Thank you.